the series on keeping in tune with God. Lass uns fortsetzen mit der Serie darüber, wie man mit Gott in Einklang steht. And I would like to talk about being in tune with the mind of God. Und ich möchte darüber reden, wie man mit den Gedanken Gottes in Einklang steht. Being in tune with God's heart. Im Einklang stehen mit Gottes Herzen. Being in tune with God's mind. Im Einklang stehen mit seinen Gedanken. Being in tune with God's affections. Im Einklang stehen mit Gottes Gefühlen. And being in tune with God's strength. Und mit seiner Kraft. Because we love the Lord our God with all our heart, soul, mind and strength. Weil wir Gott lieben mit unserem Herzen, mit unserer Seele, mit unseren Gedanken und mit unserer Kraft. Okay, so let's turn to Luke chapter 14. Lasst uns Lukas 14 aufschlagen. And let's pray. Und lasst uns beten. Father in heaven, bless these words to our heart. I pray. Vater im Himmel, segne diese Worte, dass sie zu unserem Herzen gelangen. They would encourage us, dass sie uns ermutigen and guide us, und führen, correct us if necessary, und uns, wenn nötig, korrigieren, that we'd be just filled with joy, dass wir einfach mit Freude gefüllt sind. In Jesus name. Und wir bitten das in Jesu Namen. Amen. Amen. Last week we ended the message with this phrase from 2 Chronicles chapter 16. Letzte Woche haben wir mit diesem Satz geendet von 2. Chronik Kapitel 16. Where it says that Asa, God said to Asa, you missed your chance. Dass wie Gott zu Asa sagte, du hast deine Chance versäumt. God is always giving us opportunities. Gott gibt uns immer wieder Möglichkeiten. And most oftentimes we don't recognize the opportunity God is giving us. Und sehr oft bemerken wir gar nicht die Möglichkeit, die uns Gott gegeben hat. Because we're more preoccupied with the situation than we are with the opportunity. Weil wir mehr damit beschäftigt sind, uns mit der Situation auseinanderzusetzen, als mit der Möglichkeit, die dahinter steckt. Ich habe eine Geschichte über einen kleinen Jungen gehört. He would always go to this barbershop. Er ist oft zu diesem Friseur gegangen. And just kind of walk in, and the barber would make fun of him. Und er ist einfach immer hineingegangen, und dieser Friseur, der Haarschneider, hat einfach immer Spaß mit ihm gemacht. He'd always say to the guys, he'd say, "This kid is so stupid. Watch this." Der sagt immer, schau mal dieses Kind an, das ist so dumm. And he called the kid over. He say, "Hey kid, what do you want? The dollar bill or the two quarters?" Und er fragt ihn immer, komm her, was möchtest du? Den Dollarschein oder die zwei Münzen? And so he takes the two quarters and he walks out. Und er nimmt immer die zwei Münzen und geht hinaus. And the barber says, "He does it every time. He's so stupid." Er sagt, der macht das jedes Mal, der ist so dumm. And so someone goes outside and finds the kid with an ice cream cone. Und jemand geht hinaus und findet dieses Kind mit einer Eistüte. And they ask the kid, "Hey, are you really that dumb?" Und der fragte das Kind, bist du wirklich so dumm? To not take the dollar instead of the two quarters? Dass du nicht den Dollar nimmst anstatt dieser zwei kleinen Münzen? He says, "Well, the day I take the dollar." Er sagte, ja, an dem Tag, wo ich den Dollar nehme, the game stops. Hört das Spiel auf. So the kid was not as dumb as it seemed. So das Kind war nicht so dumm, wie es ausgesehen hat. So there's always an opportunity in every situation, right? So gibt es in jeder Situation auch irgendwie eine Möglichkeit oder eine Gelegenheit. Now let's look at Luke chapter 14. Schauen wir zu Lukas Kapitel 14. Starting with verse 7. Wir beginnen mit Vers 7. It says, this is the New Living Translation. Das ist die, ja. And the Neues Leben. Neues Leben. Okay. Yeah. It says, when Jesus noticed that all who had come to the dinner were trying to sit in the seats of honor near the head of the table. Als Jesus sah, dass alle, die zum Essen gekommen waren, sich einen Platz am oberen Ende des Tisches aussuchten, he gave them this advice. Sagte er zu ihnen. Now before we go on, just give you an idea of what this looked like, the next picture. Und bevor wir jetzt weiterfahren, möchte ich euch einfach nur eine Idee geben, wie das ausgesehen haben mag. When people came to dinner, they were usually like kind of laying down. Die Menschen, die zum Essen kamen, die haben sich normalerweise hingelegt. They weren't sitting in chairs like we sit in. Die sind nicht in Sesseln gesessen, wie wir das heutzutage tun. And one more picture. Noch ein weiteres Bild. Like this is a scene with the Lord and the tables are lower and people are like sitting on pillows. Das ist die Szene mit dem Herrn, wo die Tische sind auch viel niedriger und die Menschen sind auf Pölstern gesessen. Let's go to the next slide. Gehen wir weiter. This is Luke 14, verse 8. Lukas 14, Vers 8. This is what Jesus advised. Das ist, was Jesus, welchen Rat Jesus gegeben hat. When you are invited to a wedding feast, don't sit in the seat of honor. Wenn du zu einem Hochzeitsfest eingeladen bist, strebe nicht nach dem besten Platz. What if someone who is more distinguished than you has also been invited? Denn was ist, wenn jemand eingeladen wurde, der angesehener als du ist? The host will come and say, der Gastgeber wird sagen, give this person your seat. Lass diesen Mann hier Platz nehmen. Then you will be embarrassed. Und dann musst du beschämt aufstehen. And you will have to take whatever seat is left at the foot of the table. Und zum letzten Platz gehen, der übrig geblieben ist. Verse 10. Vers 10. Instead, take the lowest at the lowest place at the foot of the table. Setz dich stattdessen zunächst an das untere Tischende. Then when your host sees you, he will come and say. Wenn dein Gastgeber dich dann sieht, wird kommen und sagen, friend, we have a better place for you. Freund, wir haben aber einen besseren Platz für dich. Then you will be honored in front of all the other guests. So wirst du vor allen anderen Gästen geehrt werden. Verse 11. Vers 11. For those who exalt themselves will be humbled. Denn die Stolzen werden gedemütigt. Those who humble themselves will be exalted. Die Demütigen aber geehrt werden. Go back to verse 10. Gehen wir zurück zu Vers 10. Instead, take the lowest place at the foot of the table. Setz dich stattdessen zunächst ans untere Tischende. When your host sees you, he will come and say, wenn dein Gastgeber dich dann sieht, wird kommen und sagen, friend, we have a better place for you. Freund, wir haben einen besseren Platz für dich. Now just leave the slide right there. Lassen wir das Bild gleich darstellen. Friend, we have a better place for you. Freund, wir haben einen besseren Platz für dich. Now, who is this man? Who is the Gastgeber? Who is the host? Wer ist der Gastgeber? This is Jesus. Das ist Jesus. He's speaking of himself. Er spricht von sich selbst. He's speaking of a universal principle here. Er spricht von einem universellen Prinzip. This is just not a limited principle for when you go to a dinner or a wedding. Das ist nicht nur ein eingeschränktes Prinzip, das nur bei einem Abendessen gilt. Because he ends it with this universal statement. Weil es mit diesem universellen Satz beendet. If you exalt yourself, you will be humbled. Weil wenn du dich erhöhst, wirst du erniedrigt werden. If you humble yourself, you will be exalted. Wenn du dich demütigst, wirst du erhöht werden. No human being who ever existed will avoid that principle. Kein menschliches Wesen, das je existiert hat, wird dieses Prinzip vermeiden. Nebuchadnezzar exalted himself. Nebuchadnezzar hat sich selbst erhöht. He walked around the walls of Babylon. Er ist über die Mauern von Babylon and gegangen. Said, is this not Babylon that I have built? Und sagte er nicht, ist das nicht Babylon, das ich aufgebaut habe? And before it even left his mouth, und bevor es überhaupt seinen Mund verlassen hatte, God cast judgment on him. Hat Gott das Gericht über ihn and God made him like an animal to live in the forest for 7 years. Und er hat ihn wie ein Tier gemacht, das ihm 7 Jahre lang im Wald gelebt hat. Claws, his fingernails grew, his hair grew. Er hat Krallen bekommen, sein Haar ist gewachsen. Like an animal. Wie ein Tier. And after he came out of it, und nachdem er da rausgekommen it says in Daniel chapter 4, verse 37. In Daniel 4, Vers 37. Nebuchadnezzar made this declaration. Hat Nebuchadnezzar diese Aussage gemacht. God knows how to humble the proud. Gott weiß, wie er die Stolzen demütigt. God knows. Gott weiß. And God has a plan. Und Gott hat einen Plan. Because God resists the proud. Weil Gott den Hochmütigen widersteht. James chapter 4, verse 6. Jakobus 4, Vers 6. God resists the proud. Gott widersteht den Hochmütigen. He comes against the proud. Er geht ihnen sich entgegen. That's why it says in Micah chapter 6, verse 8. Micah. Micha, Kapitel 6, Vers 8. Yeah. What does God require? Was fordert Gott? Three things. Drei Dinge. To do what's right. Dass man das tut, was richtig ist. To love mercy. Gnade lieben. And to walk humbly with your God. Und demütig zu gehen mit deinem Gott. Now what we see in this verse is that God has a place for us. Und was wir sehen in diesen Versen ist, dass Gott für uns einen Platz hat. We have a better place for you. Wir haben einen besseren Platz für dich. Do you know that there's a place for you? Weißt du, dass da ein Platz für dich ist? It's just for you. Es ist nur für dich. It fits you. Es passt zu dir. Have you ever seen where somebody was in a place that didn't fit them? Hast du es jemals gesehen, dass jemand an einem Platz war, der nicht zu ihm gepasst hat? When I was 16 years old, my father used to organize these picnics for the Slovak community in New York. Als ich 16 war, hat mein Vater immer diese Picknicks organisiert für die Slowaken in New York. And like hundreds of Slovaks would come from the tri-state area, New Jersey, New York, and we go up to this lake. Und es sind hunderte von Slowaken gekommen von den drei Staaten rundherum, New Jersey, New York, und sind zu diesem See gefahren. And my father organized it, and I'd be behind making hamburgers and selling hamburgers. Und mein Vater hat das organisiert, und ich habe Hamburger gemacht und Hamburger verkauft. When we were little kids, we could do anything we want. My father was in charge, you know. Und als wir kleine Kinder waren, konnten wir alles tun. Mein Vater war dafür sozusagen verantwortlich. And he used to make these ping-pong tournaments. Und hat diese Tischtennis-Wettkämpfe organisiert. Because he was a Tischler, he made all the... We brought like 5-6 ping-pong tables. Und wir haben 4, 5 oder 6 Tischtennistische mitgebracht, weil ein Tischler war. And so he made this tournament. Und hat diesen Wettkampf gemacht. And I was in the tournament, he was in the tournament. Und und ich waren in diesem Wettkampf dabei. But you know what he did? Wisst ihr, was getan hat? We met in the finals. Wir haben uns in der Finalrunde getroffen. I was on the lower half and he was on the upper half of the tree. Und ich war am niedrigeren Hälfte und auf der höheren Hälfte von diesem Baum. But you know what he did? He put all the good players against him on the top. Er hat alle guten Spieler gegen ihn eingeteilt an der Spitze. Because my father was like this ping-pong champion. Weil mein Vater dieser Ping-Pong-Champion war. So he puts all the good players to play him, so that he would meet me in the finals. Er hat also alle guten sich gegenüber getan, nur damit dann am Schluss im Endspiel gegen mich spielen konnte. And there's these really good players. Und da sind diese wirklich guten Spieler. Aber er hat sie alle geschlagen. And then I'm the 16-year-old kid in the finals. Und dann bin ich dieses 16 Jahre alte Kind im Finale, in der Finalrunde. Dad, you did this. Und ich sagte, Papa, du hast das gemacht. He's like, just put on a good show. Und sagt, ach, mach einfach eine gute Show. So he's playing, like I'm killing him. He's like, und spielt wie verrückt. And he's playing like I'm this great player. Und spielt so wie ich bin dieser tolle Spieler. And he's telling me where he's going to hit it. Out to the right. Und sagt mir, wo hinspielt, zur rechten, zur linken. And he's like whispering, now slam it. And we're putting on this show, you know. Und haben diese Show abgezogen. And he's putting them high so I can hit them, and then he's hat sie hochgespielt, damit ich sie treffen konnte. So I win. Und ich habe gewonnen. 21-19. 21-19. Because he let me win. Weil mich gewinnen hat lassen. So I was in the highest place. Und ich war am höchsten Platz. I felt like an absolute fool. Und ich habe mich wirklich wie ein Idiot bin ich mir vorgekommen. Every other good ping pong player knew that this was a joke. Und jeder andere gute Tischtennisspieler hat gewusst, das war ein Scherz. And they said, I can beat you. Und die haben gesagt, ach, ich kann dich schlagen. So you can't beat my dad. You can't beat my dad. Oh, du kannst aber nicht meinen Dad schlagen. Anyway, I was like so out of place. Ich habe mich so daneben gefühlt. Didn't fit me. Es hat mir nicht zu mir gepasst. I felt like weird the whole rest of the picnic. Ich habe mich wirklich schlecht gefühlt den ganzen Picknick. There's the kid who stole the trophy. Das ist das Kind, das die Trophäe gestohlen hat. And my father made sure it was this really big trophy. Und mein Vater hat das sichergestellt, dass das wirklich ein großer Pokal war. Because he knew I was going to win. Weil gewusst hat, dass ich gewinnen werde. Because he knew he would beat everybody and then he'd let me win. Und weil gewusst hat, dass jeden schlagen wird und dann würde mich gewinnen lassen. We learn some things from this story. Wir lernen einiges aus dieser Geschichte. That Jesus, he values honor. Jesus schätzt Ehre. He values his principle. Schätzt dieses Prinzip. Number one. Number two, that there's a place for us. Zweitens, gibt es einen Platz für uns. If I don't know my place, wenn ich meinen Platz nicht kenne, take the lowest place. Nimm den schlechtesten Platz. Now in a church scenario, in einem Gemeindeszenario, is there a lowest place? Gibt es einen niedrigsten Platz oder schlechtesten Platz? Gibt es einen besten Platz? Is there a most important part of a car? Gibt es einen wichtigsten Teil im Auto? Well, the motor is important, but the tire is not so important. Der Motor ist wichtig, aber vielleicht ist der Reifen nicht so wichtig. The steering wheel is not really that important. Das Lenkrad ist vielleicht nicht so wichtig. The pistons are important, but the key is not important. The what? The key. Yeah, the key. Der Schlüssel ist wichtig, aber the piston. Are the lights so important? Sind die Lichter so wichtig? How difficult it is to get through inspection. Wie schwierig ist es, durch die Überprüfung durchzukommen? Because every part is important. Weil jeder Teil wichtig ist. The radio is not important, is it? Das Radio ist nicht wichtig. Most people buy a car according to the radio. Viele Leute kaufen ein Auto gemäß dem Radio. They sit in the car. They think it's not bad to put the radio on. Wow, that sounds great. Sie sitzen in einem Auto und denken, ja, das ist nicht schlecht. Und dann schalten sie das Radio und denken, look at das the colors, ist toll. Blue, red, schau green. An diese Farben. Wow, I'll take this car. Ich nehme dieses Auto. Which part of the church is high and which is low? Welcher Teil der Gemeinde ist hoch oder unwichtig und unwichtig? If I want to take the lowest place, what is the lowest place? Wenn ich den schlechtesten Platz nehmen will, was ist der schlechteste Platz? Wait, look at another verse. Let's move on. Wir schauen auf einen anderen Vers. Let's go to a little further. Yeah, Philippians 2:3. Philipper 2, Vers 3. It says, do nothing from selfishness or empty conceit. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen. Look at the part B. Schaut auf Teil B. But with humility of mind, sondern in Demut, regard one another as more important than yourself. Achte einer den anderen höher als sich selbst. The lowest place, der niedrigste Platz, is the place where I can regard others as more important than myself. Ist der Platz, wo ich andere als wichtiger als mich selbst betrachten kann. If I'm looking for something, some position or some place, wenn ich danach trachte, irgendeine Position oder einen Platz zu haben, that does not belong to me, der mir nicht gehört, do you know what will happen? Weißt du, was passiert? I will be insecure and I will fight to keep it. Werde ich unsicher sein und ich muss dafür kämpfen, es in dem Platz zu behalten. What is the lowest place in the church? Was ist der niedrigste Platz in der Gemeinde? Take the lowest place. Nimm den niedrigsten Platz. Well, maybe the worship team. Vielleicht das Worship Team. Are you sure? Bist du sicher? We need the best people on the worship team. Wir brauchen die besten Leute im Worship okay, Team. Okay, I'll do Sunday school. Okay, ich mache Sonntagsschule. Are you sure? Bist du sicher? We need the best people in the Sunday Wir brauchen school. Die besten Leute in der Sonntagsschule. I'll be on the hospitality team. Ich werde am Begrüßungsteam sein. Are you sure? Bist du sicher? We need the best people on the hospitality team. Wir brauchen die besten Leute im Begrüßungsteam. Okay, I'll work with the book table. Okay, ich arbeite mit dem Büchertisch. Are you sure? Bist du sicher? We need the best people at the Wir brauchen table. Die besten Leute im Büchertisch. Oh, okay, then I'll just get stuck at the buffet. Okay, dann bleibe ich halt beim Buffet. Are you sure? Bist du sicher? We need the best people at the buffet. Wir brauchen die besten Leute im Buffet. All right, well, I'll just clean then. Okay, ich putze. Are you sure? Bist du sicher? We need the best people cleaning. Wir brauchen die besten Leute, We need die putzen. The best people everywhere. Wir brauchen überall die well, besten then, Leute. I'll just preach. Okay, dann predige ich. Are you sure? Bist du sicher? Are you sure that's your place? Bist du sicher, dass das dein well, Platz then, ist? I'll just be an elder. Okay, dann bin ich ein Ältester. Are you sure? Bist du sicher? We need the best people in every place. Wir brauchen überall die besten Leute in jedem Platz. And that's possible when everybody finds their place. Und das ist möglich, wenn jeder seinen Platz findet. Jesus said, "We have a better place for you." Jesus sagt, wir haben einen besseren Platz für dich. And when I don't know my place, und wenn ich meinen Platz nicht kenne, take the place where you can esteem people better than yourself. Und dann nimm den Platz, wo du andere höher achten kannst als dich selbst. That lower place is a mindset. Dieser niedrigere Platz ist eine Einstellung. It's not a position. Es ist nicht eine Position. It's not part of a team. Es ist nicht Teil eines Teams. That lower place is a state of mind. Dieser niedrigere Platz ist eine Einstellung mit den Gedanken. If you continue with this chapter, Philippians chapter 2, wenn ihr mit dem Kapitel Philipper 2 fortsetzt, it says, sagt es, with humility of mind, mit Demut der Gedanken, esteeming one another as better than yourself, indem ihr den anderen höher achtet als euch selbst, and do not look upon your interests only, und nicht auf eure eigenen Interessen nur schaut, but on the interests of others, sondern auf die Interessen der anderen, And it said, have this mind in you. Habt diese Einstellung in euch. That was in Christ Jesus. Die in Christus Jesus war. See, this lower place is an attitude, it's a mindset. Dieser niedrigere Platz oder schlechtere Platz ist eine Einstellung. It's the way that God thinks. Es ist die Art, wie Gott denkt. And I want to tune in to how God thinks. Und ich möchte mich darauf einstimmen, wie Gott denkt. So that when we have an event, wenn wir irgendeine Veranstaltung haben, and you came early, und du bist zu früh gekommen, and you got the best seat in the house, und du hast den besten Platz ergattert im Haus. I'm so glad I came early. I'm right in the front. Und du freust dich. Ja, ich bin so begeistert, dass ich so früh kam, damit ich den besten Platz kriegen konnte. For the third time. Zum dritten Mal. Yeah, I'm in the front for the third concert now. Ich bin schon in der ersten Reihe für zum dritten Mal. And then some new people come in. Und dann kommen ein paar neue Leute herein. What is the mind of God? Was ist die Einstellung Gottes? Take the lowest seat. Nimm den schlechtesten Platz. Put on the mind of Christ. Übernimm die Gedanken, die Einstellung Gottes. And esteem someone as better than yourself. Und achte jemanden anderen höher als dich selbst. And get up out of the seat. Und steh von dem Platz auf. And give them your seat. Und gib ihnen deinen Platz. This is the mind of God. Das ist die Einstellung Gottes. To be a servant. Ein Diener zu sein. Have this mind in you. Hab diese Einstellung in dir. That was in Christ Jesus. Die in Christus Jesus war. Who being God humbled himself and became a man. Der Gott war, hat sich selbst gedemütigt und ist ein Mensch geworden. And as a man it says he emptied himself. Und es heißt, als Mensch hat er sich selbst geleert. As God he emptied himself. Yeah, as a man he came, he emptied himself of his divine rights. Er hat seine göttlichen Rechte aufgegeben. And became obedient even unto death. Und er war gehorsam bis zum Tod. Even the death on a cross. Sogar zum Tod am Kreuz. And then it says in Und dann heißt es in Vers 9. Therefore. Daher. Therefore God highly exalted him. Und daher hat Gott ihn erhöht über alle Maßen, so that every knee would bow, so dass sich jedes Knie beugen würde, in heaven, im Himmel and on earth, und auf der Erde, and that every tongue would confess, und dass jede Zunge bekennen that wird, Jesus Christ is Lord, dass Jesus Christus Herr ist, to the glory of the Father, zur Ehre des Vaters. When I'm in my place, wenn ich auf meinem Platz bin, it brings glory to the Father. Bringt es Gott Ehre. God has a better place. Gott hat einen besseren Platz. God is always bringing us to that better place. Gott will uns immer zu diesem besseren Platz bringen. It's a place that fits me. Es ist ein Platz, der zu mir passt. It's the place I was created for. Es ist der Platz, für den ich geschaffen wurde. We're not looking for position in a church. Wir schauen uns nicht nach einer Position in einer Gemeinde. We're not looking for position on a worship team. Wir schauen uns nicht nach einer Position in einem Worship Team. I'm looking for my place. Ich schaue aus nach meinem Platz. I can never take someone else's place. Ich kann nie den Platz von jemand anderem nehmen. And no one will ever take my place. Und niemand anderer kann je meinen Platz nehmen. If I'm in my place that God gave me, wenn ich auf dem Platz bin, den Gott mir gegeben hat, I can be secure. Bin ich sicher. Because God gave it to me. Weil Gott ihn mir gegeben hat. And when I take the lowest place, und wenn ich den schlechtesten Platz nehme, God is always there waiting for me. Steht immer Gott da und wartet auf mich. It says in Isaiah chapter 57 verse 15. In Jesaja 57 Vers 15. That God dwells in the highest. Dass Gott in den höchsten wohnt. But also with the lowly of heart. Aber auch die arm im Herzen sind. That's where God is. Das ist, wo Gott ist. Now, there's a story in Matthew chapter 20. Es gibt eine Geschichte in Matthäus Kapitel 20. About how James and John wanted to sit at Jesus' right hand and at his left hand. Wie Jakobus und Johannes zur rechten und zur linken von Jesus sitzen they wollten. They said, "Lord, when you come into your kingdom." Sie sagten, Herr, wenn du in dein Reich kommst. I want to sit here and James wants to sit there. Will ich da sitzen und Jakobus will da sitzen. And the mother was there too. Und die Mutter war da auch. pushing her sons forward. Die ihre Söhne nach vorne geschoben hat. And the Lord said this. Und der Herr sagte Folgendes. Can you drink the cup, the bitter cup of suffering that I can drink? Kannst du den bitteren Kelch trinken, den ich trinke? And they said, yeah. Und sie sagten, ja. Okay, then you will. Okay, dann werdet ihr das tun. But it's still not my decision who sits to my right and my left. Aber es ist nicht meine Entscheidung, wer zu meiner rechten und zu meiner linken sitzt. Wisst ihr warum? Because it was somebody's place. Weil es der Platz von jemandem war. And two ambitious disciples were not going to steal that place from somebody else. Und zwei ehrgeizige Jünger werden diesen Platz nicht stehlen von jemandem anderen. Whoever is going to sit there fits there. Wer immer auch da sitzen wird, passt dorthin. You got to picture this. Ihr müsst euch das vorstellen. You know, when Obama got inaugurated. Als Obama angelobt wurde. Barack Obama. Barack Obama. President Barack Obama. Präsident Barack Obama. There was a million people. Gab es eine Million Menschen. Outside when he walked out the door. Draußen, als er durch die Tür kam. I was wondering what's going through his mind. Ich habe mir vorgestellt, was ist durch seinen Kopf gegangen? 1 million people out there. Eine Million Menschen da draußen. What is going to be going through Jesus's mind? Was geht durch den Kopf von Jesus? When there are 20 billion people out there worshiping him and he's on his throne. 20 Milliarden Menschen da draußen sind, die ihm die Ehre geben. Do you know who's going to know what's on his mind? Wisst ihr, wer das weiß, was in seinen Gedanken vorgeht? Two individuals. Zwei Individuen. The one on his right and the one on his left. Der rechts von ihm sitzt und der links von ihm sitzt. Because the one on his left or right is going to say, "How do you feel, Lord?" Weil der rechts oder links sitzt, wird zu Jesus sagen, wie fühlst du dich? And he's going to lean over and he's going to whisper something. Aber er wird etwas flüstern. And you're going to think, man. Und du wirst denken, wow. Man. I wish that was my place. Ich wünschte, das wäre mein Platz. I would do anything to be a fly on that guy's head right now. Ich würde alles geben, dass ich wenigstens eine Fliege auf dem Kopf von diesem Mann wäre. Man, do I envy that guy. Oh, wie ich diesen Mann beneide. And this is the word blessed, like in Psalm 1:1. Und wie in Psalm 1, Vers 1, das ist das Wort gesegnet. Is the man. Gesegnet ist der Mensch, who walks not in the counsel of the ungodly. Der nicht im Rat der Gottlosen geht. And that word blessed means to be envied. Und das Wort gesegnet bedeutet beneidet zu werden. To be envied. These two guys are going to be envied by everybody out there. Diese zwei Menschen werden beneidet werden bei jedem, der da draußen ist. Everyone's going to think, man, I wish I was you. What did the Lord say? Jeder wird sich denken, ah, ich wünschte, ich wäre dieser Mensch. Was hat der Herr gesagt? You want to know what he said? Willst du wissen, was er gesagt hat? He told me not to tell anyone. He told me not to say anything. Okay, er hat mir gesagt, nichts zu sagen. Sorry. Tut mir leid. To be envied. Beneidet zu werden. When we take the lowest place. Wenn wir den niedrigsten Platz nehmen. Watch this. The highest place in God's mind. Der höchste Platz in den Gedanken Gottes. Is given to those who were satisfied with the lowest place with God. Wird denen gegeben werden, die zufrieden waren mit dem schlechtesten Platz. Whoever these two are. Wer immer die zwei sind. Whether it's John the Baptist and Peter. Vielleicht ist es Johannes der Täufer und Petrus. Whoever they are, it fits them. Wer immer das ist, es wird zu ihnen passen. When we see them there, we will say they belong there. Wenn wir sie sehen, werden wir sagen, die gehören dorthin. Picture the Lord for a moment. Stell euch den Herrn vor für einen Moment. When Jesus is there. Wenn Jesus da ist. Will he say, you know, I feel so uncomfortable. You guys feel uncomfortable? Wird er sagen, oh, ich fühle mich so unwohl. Fühlt ihr euch unwohl? Yeah, we feel uncomfortable. Ja, wir fühlen uns unwohl. Maybe we should ask the Father to put someone else up here. Vielleicht sollten wir den Vater fragen, jemand anderen dort hinaufzusetzen. I don't feel worthy. Ich fühle mich nicht würdig. It's not gonna happen. Das wird nicht passieren. Because it fits you. Weil es zu dir passt. It's your place. Es ist dein Platz. You were prepared for that. Du bist für das vorbereitet worden. You know what's one of my you know what a pet peeve is? It's something that gets you irritated. Etwas, was dich irritiert. Certain pet peeves I have, like when I pull off to the right, when I'm driving my car and I put my blinker and I pull over to the side and the guy pulls behind me. Okay, wenn ich zum Beispiel im Auto fahre und blinke und auf die Seite fahre und der Typ hinter mir me keep going. Sozusagen drängt mich und will, dass ich weiterfahre. What's wrong with you? I got my blinker on. I'm to the right. Und ich frage mich, was ist falsch mit dir? Ich habe ich habe geblinkt rechts und will auf die Seite fahren. Another thing is this: when I'm at a wedding. Zum Beispiel etwas anderes ist, wenn ich auf einer Hochzeit bin. Or at a fest. Oder an einem großen Party. And there's a buffet. Und es gibt ein Buffet. And then they say this. Und wenn sie da Folgendes sagen. Okay, table, we can start with table one. If you go up to the buffet right now, we'll begin. Und sie sagen dann, okay, wir beginnen mit Tisch 1, ihr könnt schon gehen. But I'm at table 15. Und ich bin aber am Tisch 15. But that doesn't bother me. Es stört mich nicht. But what bothers me is table one doesn't think they're worthy to start. Aber was mich stört ist, dass dann Tisch 1 denkt, sie sind nicht würdig genug zu beginnen. So they sit there. Also bleiben sie weiter sitzen. I think you guys are table one, start. So ich denke, ihr seid Tisch 1, also beginnt damit. And they're like, are we worthy? Und sie fangen an, oh, bin ich würdig? I'm thinking, man, I could have been up there 4 times already. Und ich denke, ich könnte schon viermal dort auf dem Buffet sein. Also bewegt euch. You are privileged. Ihr seid privilegiert. Take advantage of it. Also nützt den Vorteil. Go, eat. So I can eat. Esst, damit ich auch essen kann. If my table was called, I'd be right up there. Wenn mein Tisch aufgerufen gewesen wäre, wäre ich sofort da hinausgegangen. I don't know how many weddings I've been at where I just had to jump up and say, look, I'll show you how it's done, okay? Okay, look, ich weiß nicht, wie viele Hochzeiten ich war, wo ich aufgesprungen bin. Take a plate, you put some food on it like this, you see? Und ich zeige Ihnen, so geht das. You take a fork and you go sit down. Okay, du nimmst das Essen, du nimmst die Gabel und du gehst zu deinem Tisch und du isst. I've done that multiple times. Ich habe das so oft gemacht. Also, I've been to weddings where the hostess or the bridegroom was frustrated. Ich war auch schon auf Hochzeiten, wo der Gastgeber oder der Bräutigam frustriert war. Because he didn't know who to put in the last seat. Weil er nicht gewusst hatte, wen er auf den letzten Platz setzen Because sollte. Somebody was gonna get offended. Weil irgendjemand wird beleidigt sein. Somebody was gonna be at the last table and say, I'm at the last table. Irgendjemand wird am letzten Tisch sitzen und er wird sagen, ich bin am letzten and Tisch. And I've said to some, sometimes I've said, look, you know what? We'll sit there. Und ich habe manchmal gesagt, weißt du was? Wir setzen uns dorthin. Would you do that? Würdet ihr das tun? I do it, no problem. Okay, ich tue es, kein Problem. My place brings pleasure. To the host. Mein Platz bringt dem Gastgeber Freude. What is the mind of God? Was sind die Gedanken Gottes? To bring pleasure to the Lord. Dem Herrn Ehre, Freude zu machen. To bring glory to him. Ihm Ehre zu geben. So wherever I am. So wo immer ich auch bin. Whatever I'm doing. Was immer ich auch mache. If that's my place. Wenn das mein Platz ist. It brings glory to the Father. Bringt es dem Vater Ehre. And in God's time, if He wants to give you something that He considers better, und in Gottes Zeitrahmen, wenn er dann denkt, dass ein anderer Platz dir besser passt, we also learn from the story, haben wir auch von der Geschichte gelernt, that God is very aware, dass Gott sich dessen sehr bewusst ist, of where we're at, wo wir sind, that God's not going to leave us in a place that's not ours. Dass uns Gott nicht auf einem Platz lassen wird, der nicht zu uns passt. That the Lord's going to come and say, look, don't do that, do this. Dass der Herr zu uns kommt und sagt, mach das nicht, mach Folgendes. That's not your place. Das ist nicht dein Platz. This is your place. Das ist dein Platz. I have a better place. Ich habe einen besseren Platz für dich. It fits you. Er passt zu dir. So when we're sitting, when Jesus is sitting there. Also wenn Jesus da sitzt. And the two guys are sitting next to him. Und die zwei Typen sitzen neben ihm. And there's this ocean of people. Und da gibt es diesen Ozean an like Menschen. The Sahara Desert of people. Wie die Wüste der Sahara. As far as the eye can see. So weit das Auge sehen and kann. The Father says, bow the knee. Und der Vater sagt, beugt die Knie. As Jesus stands. Während Jesus aufsteht. And these guys get out of their seats and they just bow the knee right there. Und diese Typen stehen auf und beugen da vor ihm die Knie. Looking right into his face, they're like 60 centimeters away. Und sie schauen direkt in seine Augen, in sein Gesicht. And they say, Jesus Christ is Lord. Und sie sagen, Jesus Christus ist Herr. To the glory of the Father. Zur Ehre des Vaters. And then they sit right back next to him. Und sie setzen sich hin, gleich neben ihn. How do you feel, Lord? Wie fühlst du dich, Herr? They have intimacy. Sie haben Intimität. This is the better place. Das ist der bessere Platz. The place where I'm intimate with Jesus. Der Platz, an dem ich mit Jesus intim bin. And that starts. Und das beginnt. by having an attitude of esteeming others better than myself. Dass ich eine Einstellung habe, in der ich andere höher als mich selbst schätze. Because when I take that lower place, weil wenn ich diesen schlechteren Platz nehme, that's where God is. Da ist Gott. And when I start having intimacy with him there, und wenn ich da eine Intimität mit ihm habe, and I don't get offended, und nicht beleidigt bin, nobody visited me, und nicht verletzt bin, niemand hat mich besucht, why don't you visit somebody? Warum besuchst du nicht jemanden? Nobody shook my hand. Und niemand hat meine Hand geschüttelt. Well, why don't you shake someone's hand? Warum schüttelst du nicht jemanden die Hand? Nobody smiled at me. Niemand hat mich angelächelt. Who did you smile at? An wen hast du angelächelt? Why don't you start? Warum beginnst nicht du? Why are you always like sucking on the nipple? Yeah. I don't know how to translate it. Okay, warum willst du immer mehr haben? Right. Jesus is there. Jesus ist da. He really is there. Er ist wirklich da. And when I find myself in this place, und wenn ich mich an diesem Platz wiederfinde, I take on the mind of God. Übernehme ich die Einstellung Gottes. It doesn't matter what I do. Es zählt nicht, was ich tue. There are not positions that are more important. Es gibt keine Positionen, die wichtiger sind. How effective would it be to preach if someone didn't set up the mixer? Wie effektiv wäre es, wenn ich predige, wenn jemand nicht das Mischpult eingeschaltet hätte? Oder wenn jemand nicht die Sesseln aufgestellt hätte? Wenn niemand die Musik organisiert hätte? Wenn ihr nicht gekommen wärt? Wenn ihr nicht eure Familie mitgebracht hättet? Wenn ihr nicht eure Freunde mitgebracht hättet? Der wichtigste Platz ist der Platz mit Gott. Ist der Platz an der Seite Gottes. I find my place that God has prepared for me. Ich finde den Platz, den Gott für mich vorbereitet hat. Everybody has a place. Jeder hat einen Platz. Start at the lowest place if you don't know where it is. Beginne am niedrigsten Platz, wenn du nicht weißt, wo dein Platz ist. Meaning with an attitude of a servant. Mit der Einstellung eines Dieners. I just want to serve. Ich möchte einfach dienen. I want to esteem people better than myself. Ich möchte Menschen höher achten als mich selbst. And then we tune into the mind of the Lord. Und dann stimmen wir uns ein auf die Gedanken Gottes. Because Jesus was exactly the same way. Weil Jesus genauso war. Amen. Amen. Amen. Let's pray. Lasst uns beten. Father in heaven. Vater im Himmel. We want to be tuned into your mind. Wir wollen uns auf deine Gedanken einstimmen. The whole world is saying, go higher, go higher. Die ganze Welt sagt, geh höher. The whole world is saying, take what you can take. Die ganze Welt sagt, nimm, was du bekommen Don't kannst. Don't let anyone stop you. Lass dich von niemandem aufhalten. Push your way forward. Schieb deinen Weg nach And vorne. And you say the opposite. Und du sagst das Gegenteil. Take the last place. Nimm den letzten Platz. Esteem others better than yourself. Achte andere höher als dich selbst. I'll be there with you. Ich bin mit dir. And I will give you a better place. Und ich werde dir einen besseren Platz geben. Lord, when you give us a place, Herr, wenn du uns einen Platz gibst, it's our place. Ist es unser Platz. Nobody can take it from Niemand kann es von uns nehmen. And when we get to heaven, Und wenn wir in den Himmel kommen, we will find our place. Werden wir unseren Platz finden. Lord, as you said in John 14, Und Herr, wie du in Johannes 14 gesagt hast, I go to prepare a place for you. Ich gehe, um euch einen Platz vorzubereiten. Let not your heart be troubled. Lasst eure Herzen nicht bedrückt sein. Believe in God, believe also in me. Glaubt in Gott und glaubt an mich. In my father's house are many mansions. In meinem im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. If it were not true, I would not tell you that. Wenn es nicht wahr wäre, würde ich es euch nicht sagen. Maybe there's someone here this morning you've never put your faith in God. Vielleicht ist jemand hier, der noch nie seinen Glauben an Gott auf Gott gesetzt hat. Pray with me. Bete mit mir. Say a simple prayer. Sag ein einfaches Gebet. God forgive me. Herr, vergib mir. And cleanse me. Reinige mich. God forgive me. Gott, vergib mir. I want to know you. Ich möchte dich kennenlernen. Come into my life. Komm in mein Leben. Just take a minute before the Lord. Nehmt euch eine Minute Zeit vor Gott. Just talk to him. Rede mit ihm. Just tell him thank you. Sag ihm Danke. Thank you that you've given me a place. Danke, dass du mir einen Platz gegeben hast. A place with you. Einen Platz bei dir.